Ich will mal kurz einen Test drauf. 1, 2, 3. Hallo, eins, hallo. 1, 2, hi. Hey, Xiaomi. Hallo, SD-Karte. Hallo. Willkommen im Schaumbad. Schaumbad. Diese Stille lassen wir drin. Okay, ja. Ja, weil du wolltest begrüßen. Ja. Du wolltest mich testen, ob ich so lange. Ich will jetzt nochmal klatschen. So, hallo, herzlich willkommen im Schaumbad Folge 4000 mindestens. Wir sind da, also ich, du bist da, Jean-Paul Prüm und die SD-Karte ist da. Genau. Hallo Peter, grüß dich. Hi. Ja, ich gucke schnell, welche Folge wir haben. Ich schätze. Weil wir waren bei der letzten, bei einem Festival, deswegen... Spannend. Folge 81. Guck, da hatten wir einen runden letztes Mal. Ja, ja, die Festival-Folge war eine besondere Folge. Und jetzt haben wir wieder so einen krummen, wo man sich nicht merken kann. Ja. 10 Folgen lang. Das ist so und wie dann kommt die 90. Weißt du, wie alt du bist, wenn du, also wenn ich rund alt bin, so 20 oder 10, dann weiß ich es immer. Aber so in den mittleren Bereichen, so 27 oder ja, so. Ja, verschwimmt manchmal ein bisschen. Also ich erzähle auch gerne, ich glaube, ich habe da sogar schon mal einen Podcast erzählt. Ich habe ein ganzes Jahr lang gedacht, ich bin 27, bis ich 27 wurde. Irgendwann hat sich in meinem Kopf einfach umgeschaltet. Also ich wurde 26 und 3 Wochen später dachte ich schon, ich bin 27. Ich kenne es. Habe ich mal mit einem Freund geredet, auf dessen 25. Geburtstag ich war. Und der war auch groß angepriesen als 25. Geburtstag und so weiter. Und Jahre später haben wir über diesen Geburtstag gesprochen. Und dann, ja, das war mein 25. Geburtstag. Ja, das war ja in dem und dem Jahr. Aber das war gar nicht sein 25. Alle dachten, also jahrelang. Alle haben den gefeiert. Genau, sozusagen. Der Gastgeber, alle Gäste. Und erst jetzt, Jahre später, also wirklich 4 Jahre später, ist dann aufgefallen, das war gar nicht sein 25. Wahrscheinlich Geburtstag. Wahrscheinlich, weil ein Runder anstand, oder? Der 30. muss ja dann langsam angestanden haben. Ja, vielleicht ist er. Ja, das müsste, er ist fast 30 jetzt. Genau. Ja. Vermutlich. Vermutlich. Ja, willkommen im Schaumbad, einem Podcast, der gut ist. Der ganz gut ist. Ja, aber ich habe... Weil es sind 2 Menschen anwesend, 2 Mikrofone, eine SD-Karte, 2 Flaschen Bier, ein Arsch voll Kabel. Ja. Und ein Aufnahmegerät. Das und wir sind auch ein Mainstream-Podcast, weil wir sind 2 alte Herren, die sich unterhalten. Ich weiß aber, wie wir unseren Podcast pushen können. Wir sind 2 Ideen gekommen. Die würde ich gerne mit dir... Unser Geschlecht wechseln? Dir gerne pitchen. Hautfarbe wechseln? Nein, ich lerne gerade von Social Media so ein bisschen. Und gibt immer diese Craft-Videos, wo Leute selbst irgendwas bauen in 5 Minuten. Mm. Das ist meistens eine Riesenscheiße. Aber am Anfang wird immer ein iPhone zerstört. Vollkommen grundlos. Entweder werden die abgeschliffen oder in irgendwelche Flüssigkeiten getunkt. Und dann wird eigentlich gar nichts aus diesem iPhone gemacht. Das hat gar nichts mit dem Rest zu tun. Genau. Und deswegen ist recht wichtig, am Anfang, damit die Leute dranbleiben, wird erstmal ein iPhone zerstört. Das würde ich jetzt kurz tun. Das ist mein iPhone. Mhm. Sitzt einfach auf deinem Boden gefallen. Also ja, auf unseren Studioboden. Perfekt. Mochte ich eh nie dieses iPhone. Das war unser Aufnahme-iPhone, das wir in Saunas oder in... Stimmt, wir haben es schon beinahe fast... zerstört, jetzt haben wir es mal richtig zerstört. Einmal in einem Wohnmobil, das ich immer noch besitze, das habe ich ja gekauft, das ist ja meins, das steht jetzt vor meiner Tür. Ja. Will ich nochmal betonen. Ich habe eben auch weil gesehen, es gibt Leute, die glauben mir nicht, dass ich eins besitze. Doch, aber Peter, ich habe das gekauft. Ein Wohnmobil. Ich habe das gekauft, das war nicht gemietet, das war gekauft. Das ist ein klassischer Boomer-Reflex, auch so, sich erstmal ein Wohnmobil kaufen. Ich bin jetzt in dem Alter, ich bin irgendwo in der Mitte zwischen 2 runden Geburtstagen. Mitte irgendwas, Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, irgendwie so. Deshalb weiß ich nicht, wie alt ich bin. Deshalb dachte ich, ich mache jetzt, was alte Menschen machen, nämlich ein Wohnmobil kaufen. Ja. Genau, und du willst jetzt Craft-Videos machen. Nee, ich will keine Craft-Videos, Craft. Du musst das Til Schweiger-mäßig aussprechen. Craft, du verstehst nichts von der Craft. Craft ist British English, Craft ist American. Ja, ich bin dem Britisch-Englischen ja näher. Das macht uns ja so spannend, weil du halber Amerikaner bist. Ja, ja. Deswegen. Und zweite Sache ist, also nee, geht einfach nur darum, am Anfang von der Folge zerstören wir jetzt einfach mal ein iPhone. Das erregt die Gemüter und dann hören sie weiter zu. Das habe ich aus diesen Craft-Videos gelernt. Gibt ja jetzt auch ein neues iPhone. Genau. Neues Modell ist jetzt diese Woche rausgekommen. Ist auch wichtig, neue Modelle zu zerstören, nicht so ein altes, weil du noch eine Schublade gefunden hast. Genau. Und dann, zweites ist, viele Podcasts sind exclusive und haben nochmal ein Hinterzimmer. Das ist auch immer super nervig. Also die kannst du auf Steady oder so oder auf irgendeinem Audible oder so hören. Mhm. Wenn du sie auf Spotify oder sonst wo hörst, dann hörst du nur die halbe Folge und danach geht der Host meistens, ist meistens ein männlicher Host, noch mit dem Gast ins Hinterzimmer. Ah. Die letzten 30 Minuten kann man nur auf einem Exclusive-Ding okay, hören. Hinter einer Paywall. Ja, genau, hinter einer Paywall. Mhm. Kurt Krömer macht das zum Beispiel mit seinem Podcast auch. Gut, die müssen das ja auch von irgendwas leben. Ja, die müssen von irgendwas leben. Aber hauptsächlich lebt ja die Plattform davon, die die exklusiv hat. Die zahlt die auch gut. Mhm. Aber trotzdem wird man damit in eine Abo-Falle gelockt. Und ich höre eigentlich aus Prinzip keine Podcasts, die das tun, mhm, weil ich dann immer fürchterlich genervt bin, durch in der Hälfte der Folge rausgeschmissen werde. Aber ich dachte, damit wir auch exklusiver sind, ich würde sagen, wir bieten unser Hinterzimmer dann immer auf unserem Schaumbad-Blog an. Und auf Spotify. So, also wenn genau, ihr uns jetzt auf Spotify zum Beispiel hört, könnt ihr mit ins Hinterzimmer. Also ja, der zweite Teil der Folge ist für euch hörbar. Kostenlos. Genau. Und alle naja, anderen, ihr zahlt Spotify-Geld. Alle anderen, die uns nicht auf dem Blog downloaden oder uns nicht bei Spotify hören, die werden dann auch, also ich nehme mal an, ihr hört uns jetzt auf Spotify, die anderen werden einfach rüde rausgeschmissen von uns. Die werden auch beleidigt. Da werdet ihr jetzt hier auf dieser Plattform nicht hören. Aber wenn ihr jetzt zu dieser geht und Schaumbad hört, oder da werden wir Apple euch, Music. Da werden wir euch hart beleidigen dann. Ja. Ja. Kann man das irgendwie. Man sollte irgendwie zwei Abzweigungen. Es gibt dann die für die Spotify-Hörer und Hörerinnen und für die blöden anderen. Genau. Ja, die bekommen halt einfach die gleiche Folge bis zum Break hochgeladen. Und dann sind aber zwei verschiedene Soundfiles, werden die hart beleidigt. Kriegen wir das und die technisch Leute auf umgesetzt? YouTube, die werden auch hart beleidigt. Wir sind ja schon seit einigen Wochen auf YouTube, ja, ja, seit Monaten, seit Jahren. Ja, uns kann man auch schauen. Genau. Ja. Also das wären die zwei Neuerungen, einfach damit wir moderner werden. Mhm. Ja. Aber ich bin gegen moderner werden. Okay, dann. Wir brechen das alles ab. Könnt ihr die Kameras wieder ausmachen? Also YouTube wird gestrichen und wir machen doch kein Hinterzimmer. Nee, okay, nee. Aber alles bleibt, wie es ist. Am Anfang der Folge zerstören. Ja, das also ist ja jetzt schon kaputt. Jetzt, ja, aber machen wir bei der nächsten, wenn wir dran denken, machen wir nochmal. Ja, wahrscheinlich vergessen wir das bis zum nächsten Mal. Geht ja auf meinen Deckel. Ja. Ich schleppe ja die ganzen iPhones hier in meinem Rucksack an. Du bist ja, ja, wir sind ja, ja, das kann man ja mal öffentlich sagen, ja, wir sind eigentlich verfeindet. Wir leben in zwei Lagern. Das ist ja wie bei Romeo und Julia, diese zwei Familien. Ich gibt bin Romeo, du bist Julia. Gibt es zwei Lager noch zwischen Apple und allen anderen Nutzern? Gibt es die? Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern? Du kommst aus Rheinland-Pfalz und ich aus Baden-Württemberg. Ja, stimmt, wir hassen uns ja wie die Pest. Ja, genau. Nein, ich meinte natürlich, ich bin Android und du bist Apfel. Nur so Fun Fact. Ja, super. Das ist wirklich sehr interessant, ja, glaube ich. Spannend. Ja. Warum hat Peter eine Leiter mit zum Konzert genommen? Ist das eine Scherzfrage? Weil er die höchsten Töne erreichen wollte. Oh. Ich habe mal wieder unsere AI gebeten, uns ein paar lustige Sachen für den Podcast zu machen. Und ich habe diesmal Erzähl mir Peter-Witze. Und die sind, also das war noch der Beste. Ich werde die Folge über mal ein paar einstreuen. Okay. Bei manchen müssen wir wahrscheinlich auch reden. Einen hatte ich nämlich schon, ich verstehe ihn nicht, das liegt wahrscheinlich an der Sprachbarriere. Warum hat Peter eine Uhr auf seinen Salat gelegt? Uhr, Salat, Peter, Caesar, Zeitreisen. Weil er Zeitsalat haben wollte. Zeitsalat? Time Salad? Ist das ja, ein Ding? Ich weiß auch nicht. Also Time Salad ist mir noch nie irgendwie. Time Salad. Vielleicht auch, also. Vor allem eine Uhr auf den Salat legen. Ja. Also das sind ein paar richtig gute. Ich finde, die KI kann, also besseren Humor als Dieter Nuhr. Oder das Schaumbad. Ja. Ist so ein bisschen so, als würde mal Christoph Sonntag nur ohne Schwäbisch machen. Ja. Hast du was erlebt, Peter? Wir haben uns ja wirklich einen Monat nicht, wir haben uns wirklich seit diesem Festival nicht gesehen. Vielleicht genau, kommt daher auch die Euphorie. Wir sind eigentlich, Stimmen. Genau, wir sind gar keine Freunde mehr, wir sind eigentlich nur noch Arbeitskollegen. Genau. Ja, ja, wir müssen mal wieder mehr Freundessachen machen. So. Ja, Eis aber essen. Ich bin mal gespannt, was das mit unserer Folge auch macht. Vielleicht sind wir so dadurch professioneller und besser. Vielleicht, ja. Was habe ich erlebt? Naja, wir wir waren im, auf diesem Punk-Rock-Holiday-Festival. Ja, da waren wir ja zusammen. Da, gibt's da auch waren Folge wir zusammen drüber. Und dann haben wir uns so verstritten bei der Rückfahrt, dass wir jetzt einfach den Kontakt eingestellt haben bis heute. Wir haben, glaube ich, September 2030. Ja. Wir haben uns 6 Jahre nicht gesehen. Ja, stimmt. Ja. Also, du siehst aus wie früher. Und alles nur, weil wir ja letztendlich uns über den Stau gestritten haben. Genau. Weil ich gesagt habe, fahr links und du bist rechts gefahren. Ich habe immer rechts überholt und du hast dich beschwert drüber. Ja. Was ich nicht verstehen kann. Immer noch nicht. Ist doch scheißegal, wo Warnblinker ich überhole. Warnblinker an, Standspur ist asozial. Jetzt nein, sowas meine ich kommt nicht. Jetzt kommt der Streit wieder. Ah, okay. Nee, wir sollten schnell, bevor wir uns also wieder nachdem es wieder funktioniert hat. Nee, genau. Dann waren wir auf diesem Festival und dann kam ich zurück in meine Heimatstadt, in der ich lebe und atme und wohne und scheiße und pisse und trinke und esse, Wäsche mache, Zähne putzen, Blumen gießen. Ja, all diese Sachen. Ah ja. Wenn man wissen will, wie es abläuft, wie du deine Wäsche machst, was? Da haben wir auch eine schöne Folge. Ja, hört sich an, Folge 76, Stufen. Stufen heißt die Folge, Stufen, ja. Ja, ist eine der besten, auf die werde ich auf der Straße manchmal angesprochen. Nee, aber worauf wollte ich hinaus? Genau, ich kam dann zurück und dann bin ich zur Arbeit gegangen, also zur, da wo ich Lohn beziehe. Ja, neben dem Podcast-Game. Neben dem, macht na, man ja so als Profi-Podcaster ja, ich mach das, dass Nebenverdienst. Ich, dass ich krankenversichert bin, ja, mache ich das. Ja, sozialversichert, krankenversichert. Ja, das ist mir wichtig. Ja. RV, PV, KV, SV, ja, BV. Ja. Das brauche ich alles, deshalb gehe ich da manchmal hin. Und jedes Mal, wenn ich länger im Urlaub war, ich war 2 Wochen im Urlaub, denke ich mir danach, ich gehe nie wieder in Urlaub. Ah, ja. Weil es immer so nervig dann alles ist. Ja, zurückkommen ist schlimm. Aber dann dachte ich, eigentlich sollte man sich denken, ich gehe nie wieder zur Arbeit. Ist viel besser. Ja, eigentlich viel schlauer, ja. Ja, denke ich mir auch jedes Mal. Ich war ja noch im Urlaub, auch noch mal letzte Woche. Also nicht diese Woche, sondern davor die Woche. Habe ich mir ja noch mal Wellness gegönnt. Ja. Wie wir alten Herren dazu machen. Und allein. Ja, jetzt sind aber auch schon 4 Tage Arbeit wieder rum. Damit ist der Spaß schon wieder vorbei. Ja, aber du machst es ja ehrenamtlich. Arbeiten. Ja, du machst dann ja ehrenamtlich. Ja, alles eigentlich. Ja. Also auch den Podcast hier. Den machst du? Ja. Ah, deshalb landet die ganze Kohle immer bei mir. Ja, genau. Deswegen stelle ich dir auch keine Rechnung. Ja, ich schreibe die ganze Zeit Rechnung bitte. Stimmt, da war was. Aber das kommt irgendwie das nicht. Wahrscheinlich internes, interner Kram. Bist du so ein Mensch? Bist nicht, du, ja, bitte. Genau, nee, detailliert will ich da auch gerne. Bist du so ein Mensch, der sowas hast wie die Pest. Also es dauert 3 Minuten, irgendwas, sowas wie eine Rechnung zu stellen oder eine Rechnung zu bezahlen oder so. Aber du kannst es einfach nicht. Einen Brief öffnen, irgendeinen Brief, so einen Task bearbeiten, wenn du nicht musst. Nicht ja, wirklich. Ja, da bin ich, also das ist die Sache, die ich in meinem Leben am liebsten kastriere. Ich habe einen Zungenfehler heute wieder. Egal, wegschieb. Ich habe da sehr gerne Erinnerungsnotizen in meinem Kalender. Und wenn zum 5. Mal draufsteht, Kfz-Steuer bezahlen oder sowas, dann tue ich das. Aber mein Handy muss mich erst 5-mal nerven, dass ich von dieser einen Meldung, die ich immer auf den nächsten Tag schiebe, so genervt bin. Aber sofort mache ich das eigentlich selten. Ja. Ich habe mir aber angewöhnt, mal, wenn ich solche Schreiben bekomme und die abends in mein Notebook schiebe, dass wenn ich morgens aufklappe, dieser Überweisungsding da erstmal auf der Tastatur rumflattert, dann mache ich dann eigentlich direkt. Also ich muss mich morgens einfach mit Rechnungen nerven, die ich mir abends wie so Kuckuckseier auf die Tastatur. Das ist nicht dumm. Ja. Ja, nee, ich kann das auch nicht gut. Also privat kriege ich das nicht hin. Aber ich habe mein Leben so eingerichtet über Jahrzehnte, dass ich keine Post mehr kriege. Ja, das ist gut. Genau, ja. Es kommt einfach nichts mehr. Also alle paar Monate mal. Weil alle SEPA haben. Einfach alle. Ja, jede Firma auf der Welt, jeder Dienstleister, alles haben ich einfach SEPA. Ich habe sogar eine SEPA von dir. Du hast auch eine SEPA von mir. Wenn du was brauchst, nimmst du die einfach. Ja. Du siehst es ja. Wenn ihr SEPA-Lastschriftmandat von mir haben wollt, schreibt mir kurz eine WhatsApp mit eurer Was braucht denn die da? Nee, einfach braucht nur so ein. Schickt mir so ein Formular, das ich dann ausfüllen kann. Ich brauche ja nichts von denen, oder? Nee. Die wollen Geld von dir, gell? Ja. Ja, schickt Peter eure Rechnung. Nee, keine Rechnung. Achso. Ja. Nur ein Lastschriftmandat, das ich einfach ausfüllen und unterschreiben kann. Ah ja. Weil dann könnt ihr es euch einfach selber nehmen, was ihr braucht. Ja, nehmt euch, was ihr braucht. Ja. Warum hat Peter seinen Computer ins Badezimmer gestellt? Dass ich auf dem Klo wichsen kann. Nee, weil er dachte, er könnte dem Computer Code beibringen. Okay. Der ist aber schon, der geht schon der deutschen unter Sprache die Gürtellinie mächtig. Ja. Also ab und zu haut die KI auch einen raus. Ja, ja. Anders als, warum hat Peter sich vor den Kühlschrank gesetzt? Warum? Weil ihm jemand gesagt hat, er solle mal über sein Leben nachdenken. Ja. So wie ein Töpfer, der denkt über sein Leben nach. Töpfer? Ein Töpfer denkt über sein Leben nach. Ah, okay, ich dachte, du meinst Klaus Töpfer, den alten Umweltminister aus der Ära Kohl. Oh Gott. Ja. An den kann ich mich nicht erinnern. Nee. Klaus Töpfer, ich war großer Fan. Kabinett 1, 2 oder 3 oder 4. Spätes, auf jeden Fall 4, glaube ich dann. Okay. Hatte komisch. Kohl sogar nicht 5 Kabinette? War der nicht sogar 20 Jahre? Nee, war 16. Nee, 16. Jahre. 16 ist ja so wie alle. Adenauer, ja. Kohl, Merkel, Scholz, Schröder. Der Schulz-Zug war sehr kurz. Kiesinger. Ja. Schulz, der war auch 16 Jahre Bundeskanzler gefühlt. Ja. Aber apropos 16 Jahre Bundeskanzler, ich habe neulich, habe ich gemerkt, dass ich doch alt bin. Okay. Tagesschau vor 20 Jahren. Ah, sehr gut, ja. Tagesschau vor 20 Jahren ist einfach 2003. Ja, ja, mittlerweile sieht da er gar nicht mehr so, denkt man so, ach, da war ich ja dabei. Genau, ja, genau, die Tagesschau habe ich damals schon unironisch geguckt. Ja, und früher, wir haben im Studium, dachte man, oh Mensch, oh, tja, wie so eine Zeitreise. Und ja, ja, genau, alles schwarz-weiß. Ich wäre auch dafür, dass mittlerweile die Tagesschau vor 40 Jahren läuft. Ja, ja, genau, weil, ja. Wollen wir auch, da mal, aber witzig, 2003 war das Bildformat, war noch 4 zu 3. Ja, was gut, ich ja krass finde. Und sah alles scheiße aus. Ja, also man denkt auch, also alle Sakkos, Kostüme und so sind auch irgendwie vollkommen komisch geschnitten. Die Krawatten sind wahnsinnig breit. Auf jeden Fall ging es da irgendwie, Gerhard Schröder und Fischer waren da. Tischtennis spielen gerade. Nee, die haben halt Sachen gemacht. Ich glaube, Bundeshaushalt wurde verabschiedet oder so. Und Schröder war eigentlich wie Scholz, Bundeskanzler von der SPD. Ja, aber schon unterschiedliche Typen, ne? Naja, beide korrupte Geldtypen halt. Ja, aber der eine hat viel gesagt, der andere sagt sehr wenig. Ja, ja. Nee, aber so vom, was sie von sich gegeben haben, hat mich an Scholz erinnert. Und Merkel saß da als Oppositionsführerin wie Merz. So rumgeheult wie Merz heute. Auch mit so einem fast schon faschistisch. Fast schon faschistisch. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Nee, also. Ich wollte eigentlich faschistisch sagen, dachte dann aber, eigentlich ist es doch noch Rechtspopulismus, weil den richtigen Faschismus, den kann nur die AfD. Ja. Ja, die gab es damals noch gar nicht. Ja, ja, das versteht Merz nur auch nicht, gell? Ja. Also, dass er niemals so gut wie das Original sein kann. Ja. Das zeichnet eigentlich sein Leben komplett aus. Auch Merkel hat es damals besser gemacht. Ja, ah, jetzt weiß ich es wieder. Es ging nämlich um irgendeine Gesundheitsreform, dass irgendwelche Krankenkassenbeiträge bla bla bla angepasst werden müssen und so weiter. Und dann kam ein sehr junger Sprecher von einer einer Regierungspartei tatsächlich, von den Grünen, gesundheitspolitischer Typ, Karl Lauterbach. Der war damals bei den Grünen. Ja, der hat mal gewechselt. Ja, ja. Da war ich ja, also sehr jung. Ja, ja, auch verrückt, dass er mal irgendwann zur SPD gegangen ist, gell? Ja. Also, ja. Naja, muss ich ganz klar ablehnen. Ich bin jetzt bei den Grünen raus, ich bin jetzt bei der SPD. Das ist sehr, sehr seltsam. Ja, vielleicht ist er auch einfach mal in Köln-Nippes falsch abgebogen und stand auf einmal im SPD-Ortsbüro und dann so, nee, eigentlich bin ich bei den Grünen. Ach, bei euch duzt sich jeder. Nee, dann mache ich damit. Ja, was war denn der Grund? Weiß das jemand noch? Ich habe mal ein Interview gesehen, aber war, glaube ich, wegen Joschka Fischer. Wegen Joschka Fischer. Weil er Atombomben auf Kosovo werfen wollte. Ja, genau so. Nicht Eurofighter. Eurofighter, ja. Also Kosovo bombardieren lassen, hat dieser Friedens... Der Minister. Tonschuh-tragende Steinewerfer lässt genau auf einmal Flieger. Furchtbar. Ja. Ja, 2003 war auch nicht unbedingt einfacher, aber irgendwie noch naiver. So kann man doch zusammenfassen. Ja, die hatten andere Sorgen. Ja. Da war Afghanistan wurde da gerade geprüft, ob man dahin mit will. Mhm. Hat sich ja dann gelohnt. Ja. 20 Jahre später dachte man, ah, okay, ja, komm, scheiß drauf. Ja, die Hauen Taliban, ich habe ein sehr lustiges Bild gesehen, weil aber auch sehr traurig ist. Da sitzen 6 Taliban in einem Tretboot und haben in der Mitte so ein Teeservice stehen, weil die machen jetzt Werbung für Tourismus nach Afghanistan. Die Taliban haben wohl Afghanistan jetzt als Urlaubsregion geöffnet für Ausländer. Okay. Und haben ein super Foto. Also da sitzen einfach 6 Männer mit langen Bärten in einem Tretboot und trinken Tee. Haben die Waffen? Nee, sie haben keine Waffen für dieses Foto gemacht. Geht's, ja. Also sieht nach Spaß aus. Ja, also. Ja. Machen wir das? Oder in Taliban? Ja, wir fahren erstmal nach Kanada. Kanada. Ja. Da habe ich übrigens was für den Abbinder. In 19 Monaten gibt es eine Special-Folge aus Kanada. Ja. Und da habe ich was für den Abbinder. Ich werde dir dann auch in der Pause vorspielen. Es gab wieder einen Diebstahl. Machen wir aber gleich. Ich würde dir vor der Pause noch kurz erzählen, ich habe heute eine 16-Jährige beleidigt mit Karma-Bitch. Karma-Bitch? Ja. Oh, hast du jemanden beim Klauen erwischt? Nee, ich wurde von einem E-Scooter angefahren. Ah ja. Ja, nur so leicht. Also sie ist mir halt gegen das Schienbein gefahren. Mhm. Also auf dem Weg hierher? Nee. Heute Mittag bin ich kurz zum, was Leute halt so machen, zum Rewe gegangen. Im Bosch-Areal. Ortskundige kennen sich aus. Ja, ja. Und da geht ja ein Fußweg auf einen Fußweg. Und ich kam auf diesem Fußweg und auf einmal kam eine halt mit einem E-Scooter raus, mir voll in die Füße gefahren und wirklich gegen Schienbein. Vielleicht war sie auch 18, auf jeden Fall eine, in meinen Augen, meinen alten Augen, eine Jugendliche. Teenagerin. Ja. Und ich stand dann erstmal irritierter, weil sie hat offensichtlich mich angefahren, weil als Fußgänger fährt man auch selten Leute an. Also man kann in den Weg latschen, das wenn man auf einem Fußweg rennen ist. Also A, erster Schluss draus, ich bin jetzt gegen E-Scooter. Ja. Und zwar erbitterter Gegner und möchte das Pariser Modell. Das ist der erste Schluss drauf. Ich habe dann eine Entschuldigung erwartet, die habe ich aber nicht bekommen. Sondern sie hat mich einfach mit leeren Augen angeschaut. Und dann meinte ich so, aua. Junge Frau. Vielleicht mal Entschuldigung. Dann hat sie mich weiter mit leeren Augen angeschaut und hat sich entschieden, weiterzufahren. Also sie hat dich länger angeschaut? Sie hat mich länger angeschaut. Wir haben uns gegenseitig angeschaut und ich dachte, gut, also ich erwarte nicht viel, aber ich erwarte eine Entschuldigung. Weil vielleicht konnte sie kein Deutsch oder konnte gar nicht sprechen? Ja, nee, weil, der kommt aber dann später, ihre Freundin hat ihr nämlich dann helfen müssen. Was ist denn denn jetzt los? Blaulicht. Tatütata fährt vorbei. Ach so, hier sieht aus, als wäre von oben. Als wären hier Hubschrauber. Heute war ja auch Warntag. Wir haben Donnerstag, die Folge kommt wahrscheinlich am Freitag oder Samstag. Da reden wir nach der Pause drüber. Naja, jedenfalls ist sie dann einfach, hat mich mit ihren leeren Augen angeschaut, ist den Bordstand runter und hatte eine Papiertüte, die dann an diesem Henkel von diesem E-Scooter komplett gerissen ist und ihre ganzen Einkäufe sind auf die Straße. Boah, sind hoffentlich Flaschen kaputt gegangen. Und nee, nichts kaputt gegangen, aber sie musste sich armselig dann auf der Straße hinbeugen und ihre Freundin kam ihr nämlich dann helfen und dann, deswegen weiß ich, dass sie reden kann, da hatte sie nämlich die Worte, Mensch, scheiße, die konnte sie nämlich sagen, aber Entschuldigung konnte sie nicht sagen, woraufhin ich da wirklich gestanden habe und gesagt habe, ha, Karma, Bitch, bin dann gegangen, war sehr zufrieden und habe mich schon 20 Sekunden später total schäbig gefühlt. Wobei aber du hast ein Kind Bitch genannt. Ja, ja, also dieses Karma-Bitch war halt einfach voll daneben. Hat sie es gehört? Ja, klar hat sie reagiert. Ja. Nee, reagiert hat sie nicht so richtig. Ich glaube, ich war einfach so. Vielleicht also kann das, sie dich nicht das hören. War das auch. Was, vielleicht existierst du gar nicht. Ja, vielleicht bin du bist ich ein Geist. Vielleicht bin ich Bruce Willis in The Sixth Sense. Ja, genau. Nur ich kann dich sehen. Ja. Das auch. Alle hören immer nur mich. Genau, die anderen Hörenden hier unseres Podcasts denken die ganze Zeit so, ist ganz gut, aber wie der das durchhält, anderthalb Stunden, als würde er ein Gespräch führen. Wahnsinn. Ja, jedenfalls habe ich heute eine. Du hast heute ein 18-jährige Kind. Du hast ein Kind Schlampe genannt. Ja, wenn man wörtlich übersetzt, ja. Ja. Oder Hündin. Obwohl, also ich bin ganz froh, in meinem Hirn waren noch andere Sachen. Als sie mich mit den leeren Augen angeschaut hatte, hatte ich schon in meinem Kopf, und ich habe es nicht laut gesagt, sag einfach mal Entschuldigung, du Drecksstück. Das war in meinem Kopf. Du Hurensohn. Das ist aber nicht durch meinen Mund gekommen. Stück Scheiße hatte ich auch im Kopf. Beides habe ich nicht gesagt. Bist du verletzt? Nee. Sieht man was an deinem Bein? Obwohl, ich habe heute nicht nochmal nachgeguckt. Ja, das untersuchen wir nachher, schicken ein paar Fotos davon. Ja, nee, aber alle Ärzte, die wie gesagt, also war nicht richtig angefahren, aber sie hat mich schon angefahren. Also ich habe es gespürt. Ja. Ich bin neulich das erste Mal mit so einem Ding gefahren. Vor einer Woche oder zwei. Ich bin damit ja noch nie gefahren. Erzähl mir Fahreigenschaften. Naja, also die kennst du die Straße, in der ich wohne? Die ist sehr steil. Mhm. Da packt's mich nicht hoch. Ja, dann musst du dir aber keine Gedanken um dich machen, sondern einfach nur, wo du wohnst. Ja. Ja. Nee, aber ist, ja, ist halt ein Roller. Ist ein Fahrzeug. Ja. Ist okay. Ja. Nichts dagegen. Also, aber würdest du aus einem kompletten Einkaufsbereich auf einen Gehweg einfach rausprattern? Nee. Ich habe das nur nachts besoffen gemacht. Ja. Aber ich war nüchtern. Da kann man übrigens seinen Führerschein verlieren. Ich weiß, ja, das ist super dran. Ich denke das auch jedes Mal, diese jungen Leute. Aber an sich ist es eigentlich geil. An sich ist es eigentlich, wie ich mich hier ausdrücke, wie ein Profi. Es ist was Gutes. Diese ganzen Jugendlichen, die damit ist, die fahren ja so richtige Banden auch rum. Ja. Richtige Banden. Gangs. Diese Banden sind früher mit Mopeds und Mofas. Stimmt. Mit so explodierenden Zweitaktern. Da sieht man mal, wie harmlos die heutige Jugend ist. Genau, es ist so schön leise. Ja, stimmt. Früher, wenn da so 12 so Mopeds da lang gedonnert sind. Acht Simpsons und noch ein hier mit Honda und ihren Fokuhilas und so. Ja. Aber das ist sehr schön leise. Ja, stimmt. Also ich eigentlich gut. Dafür fahren sie halt aus komplett Fußgängerbereichen auf Fußgängerwege und fahren alte Männer an. Das stimmt. Noch immer Hass auf sie. Alte Männer. Ja. Nein, das Problem ist halt einfach, das vielleicht auch, uns hören ja viele Jugendliche auch, weiß ich ja, aus den Statistiken. Es ist nie verkehrt, auch erstmal vorsorglich Entschuldigung zu sagen. Ich entschuldige mich recht häufig, auch wenn ich gar keinen Grund dazu hätte, weil ich einfach denke, der Gegenüber fühlt sich besser. Ja, sicherheitshalber, genau. Also wenn ich irgendwo mich durchbewege. Ja, Entschuldigung. Das finde ich in England oder auf diesen Inseln. Ja. Da wird es ja auch sehr zelebriert. Ja. Excuse me, sorry. Und dann macht man das ja eigentlich alle 12 Sekunden. Ja, das ist genauso wie, wenn dir jemand eine Tür aufhält, sage ich auch danke. Genauso wie Entschuldigung. Wie dieses lustige Winken am Auto, wenn du in der Straße, wo nur ein Auto fahren kann und derjenige lässt dich so rein oder lässt dich nur halb rein. Aber ich glaube, darüber haben wir sogar schon mal geredet. Ja. Aber dieses kurze Winken. Es muss sein. Ja. Ich brauch's. Ach doch, du hast eine Geschichte erzählt, wie du in Frankreich einen Franzosen nicht gewunken hast. Nicht gewunken. Und er hat sich fürchterlich aufgeregt. Man sagt merci, du Hurensohn, hat er mir hinterher gebrüllt. Ja. Ja. Ja, mein Französisch war halt schlecht an dem Tag. Ja. Aber ich mache dieses Winken, seit diesem bösartigen Franzosen sowieso. Aber ich mache das immer auch bei feindlichen Autos. Porsche Cayennes und so weiter. Aber ich kann nicht anders. Ich wink dann und sage danke fürs Durchlassen. Ach so, ja, sogar so. Aber ich denke dann im Nachhinein, scheiße, bei dem Hurensohn hätte ich mich nicht bedanken sollen. Ja, also die viel zu großen Autos für eine Stadt, denen sollte man nicht danke winken. Aber ich gucke dann immer kurz, vielleicht ist es ein Handwerker oder ein Gärtner oder so. Cayenne-Gärtner, die kennt man ja. Weil Gärtner, da akzeptiere ich es, wenn die sehr große Autos fahren, weil die müssen Rasenmäher transportieren. Stimmt, und Sensen. Sensen. Motorsensen. So Körbe, wo man Blätter reintun kann. Hänger müssen die transportieren in ihrem Auto. Ziehen. Weil da sind die Sensen drauf. Da sind und die Blätter. Genau. Und ich denke, vielleicht ist ein Gärtner, deshalb hebe ich immer meine Hand. Auch beim Bentley. Ja. Großes Auto gerne. Und dabei meistens sind meine Autos größer. Ja. Wohnmobil. Ich fahre immer nur Wohnmobil. Ich fahre nur noch. Meine Arbeit ist, ich habe mal gemessen, 1,6 Kilometer entfernt, also eine Meile, fahre ich immer mit dem Wohnmobil runter. Ja, aber in deinem Fall ja auch sehr geschickt, weil wir wissen alle, du trinkst gerne tagsüber. Ja. Und wenn dann der Mittagsdusel einsetzt, kannst du dich einfach in deinem Wohnmobil mal ein Stündchen schlafen legen. Da freut sich deine ganzen Kolleginnen und Kollegen freuen sich. Ja. Du kommst frisch da wieder raus, weil du nutzt ja dann auch die Dusche. Richtig. Und dann kommst du wieder mit geputzten Zähnen und tust so, als wäre dieser betrunkene Ausfall, den du im Meeting am Vormittag gehabt hast, tust du einfach so, als wäre der nie geschehen, weil du ja frische Zähne hast. Aber man muss sagen, dann versuche ich immer wieder nüchtern zu werden, nüchter aus. Dann fahre ich noch 3-4 Stunden durch die Gegend, suche irgendwas, wo ich mein Abwasser entsorgen kann. Und dann fahre ich wieder heim. Nee, du, diese Abwasserentsorgung mit Wohnmobilen ist überhaupt kein Problem. Ist da überall. Findest du überall. Ist überall. Also, ja. Was man auf gar keinen Fall muss, irgendwie nachts um drei illegal auf irgendeinem Parkplatz auf der Schwäbischen Alb rausfahren, warten, bis alle Bullen weg sind und dann einfach den Hahn aufdrehen, weil das würde wirklich niemand tun. Nein, da würde wirklich niemand tun. Ist auch tun. Gar nicht notwendig, weil überall Abwasserentsorgung. Also du kannst einen Autohof anfahren, also das ist nicht so, als würde man dann da reingehen und die sagen, was? Nee, haben wir noch nie gehabt. Ich kenne jetzt auch keinen. Vielleicht auf einem Campingplatz, keine Ahnung. Ja. Also, Leute, passt auf euer Grauwasser auf. Und Peter, jetzt kommt ein wirklicher Aufreger. Ja. Wenn wir nach der Pause dann besprechen, ich spiele dir auch in der Pause vor. Crime wurde, Story. Nee, wurde wieder geklaut. Und zwar wieder von dem Podcast. Von den beiden Arschlöchern, die nie was Privates erzählen. Doch der eine zu viel, der andere nur lügen. Und der so tut, als würde er in Berlin wohnen. Und der hoffentlich noch von vielen, vielen Bundesministerien und vom Verfassungsschutz weiter verklagt wird. Jawohl. Ja. Seine Kunst mag ich, aber den Menschen hasse ich wie die Pest. Weil es miese Diebe sind. Miese Diebe. Jetzt bin ich gespannt. Was wir gucken in eure Richtung, fest und flauschig. Genau. Ja, hört rein. Hört ihr auch rein. Genau, bis gleich. Jan, wie war denn dein Urlaub? Erzähl doch mal, du bist also jemand, der gerne mal persönliche Informationen preisgibt. Ja, wo warst du denn? Ich muss sagen, ich habe natürlich wie immer Sand in die Ohren und Augen unserer Zuhörerschaft gestreut und habe natürlich ein Fake-Urlaubsziel angegeben. Ich habe gesagt öffentlich, dass ich nach Kanada fahre, schön mit dem Camper. Das stimmt natürlich nicht, mein Camper ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Ich bastel da schon seit 10 Jahren dran. An so einem schönen T3, so ein ganz origineller, der ist mir leider geklaut worden von einer Bande, von der Bande. Jetzt sag das Richtige, jetzt sag richtig, Blick an dich. Was war das für eine Bande? Ist ja heutzutage schnell rassistisch. Hey, es kühlt der Kühlschrank wieder im Studio. Alles so eine bodenlose Frechheit, oder? Es ist eine Schweinerei. Ja. Jan Böhmerland. Jens Böhnerhahn. Klaut uns wieder unseren Content. Ja, ich würde mich da gern mal an die Redaktion von Böhmermann wenden, weil ich glaube, die bereiten. Also Olli Schulz, so schlecht wie seine Inhalte sind, der bereitet nichts für den Podcast vor. Nee. Aber ich glaube, Böhmermann, der ist nämlich auch so ein Typ, der hat drei Leute, die hören gute Podcasts durch und sagen, du könntest mal über Tiny Houses reden, zum Beispiel. Oder behaupt doch einfach, du fährst mit einem Camper durch Kanada. Weil das machen die Jungs vom Schaumbad wieder. Ja. Ja, ja, ich würde eher die Polizei direkt anrufen. Aber das Gespräch würde ich dann auch direkt aufnehmen und hier einspielen. Du würdest die Polizei anrufen und Böhmermann anzeigen, oder? Genau, ich würde einfach sagen, so, liebe Polizei, was machen wir denn da? Ach so, ja. Also wir wurden bestohlen, geistig. An wen wende ich mich da? Idee. Wir machen das jetzt. Nee, wir laden mal einen Polizisten ein und fragen, was wir da tun können. Oh, kennen wir? Wir kennen ein paar Polizisten. Wir können da wahrscheinlich einen Polizisten. Ich glaube, wir kriegen einen. Es gibt ja auch unfassbar viele, gerade in Stuttgart. Also ich würde auch einfach sagen, wir fragen einen Polizisten einfach auf der Straße. Oder so. Ob er in unseren Podcast kommt. Und Herr Wachtmeister. Also vielleicht haben wir demnächst mal einen Wachmeister da. Wir brauchen ihn nochmal. Also was wir lange nicht mehr gemacht haben, ist, weil wir so selbstverliebt sind. Wir hatten lange keine Gäste mehr. Lange keine Gäste, wir hatten Anfang unserer Zeit hatten wir viel häufiger Gäste. Phasenweise hatten wir jede Woche einen Gast. Ja. Jetzt wollen immer alle zu Gast und ich sage, oh nee, kein Bock, ich will meine Quality Time mit meinem Buddy Jean-Paul Prim alleine haben. Wir haben auch noch eine junge Dame, die auch schon ewig eigentlich eingeladen war. Ja. Ja. Genau, mir ist das auch immer sehr unangenehm, ich sehe die häufiger. Okay. Ja, von mir steht die Einladung. Aber also wenn ihr mal eine Folge hört, wo wir so tun, als wäre Peters Sohn da, dann haben wir die junge Dame eingeladen. Ja, genau. Ja. Für die Xiaomi Insider muss man ja auch so ein paar kleine Stückchen hinwerfen. Was ist Wahrheit, was ist gelogen, weißt du? Das ist sowieso. Für die Xiaomi Insider, das ist alles die, wahr. Wenn dein Sohn da ist, dann ist das die Dame, die wir eh schon immer mal einladen wollten. Genau. Ja. Willst du noch einen Peter-Witz hören? Ja, unbedingt. Ich habe lange keinen gehört. Ja. Warum hat Peter eine Schaufel mit zu seiner Arbeit genommen? Weil ich bei der Arbeit jemanden umbringen möchte. Weil sein Chef gesagt hat, er solle mal in die Arbeit graben. Der Grammatikfehler ist nicht von mir, sondern von der KI. Arbeit graben. Weil sein Chef gesagt hat, er solle mal in die Arbeit graben. Dig into dig work. Dig into work, ja, wahrscheinlich. Sag mal das. Dig in work, dig in inside work. Das egal. Ist, ja, naja. Du bist der US-Amerikaner. Ich bin die, nur, ich sag mal, Insel, inselfiel. Du bist ein Inseltyp. Ich bin ein inselfieler Typ. Du bist so ein britischer. Britischer. Ire. Ja. Waliser. Save the Whales. Genau. Falls ihr gerade noch immer Störgeräusche hört, so ein leichtes Brummen. Ja, das der Fehler ist immer, wir nehmen uns in der Pause noch immer ein frisches Getränk und danach muss der Kühlschrank wieder runterkühlen. Ja, vielleicht sollten wir uns einen Gaskühlschrank zulegen. Ja, der war super. Der war schön leise. Ja. Da hört man nur kurz dieses Klicken, wenn die Flamme zündet. Ja. Und zack, kühlt. Auch nachts, aber sonst war alles gut. Ja. Ist auch toll, weil wir unser Wohnmobil sofort, also dein Wohnmobil sofort die Batterie fast entladen haben. Wir haben das Ding eigentlich komplett zerstört innerhalb von 3 Tagen. Muss man wirklich deshalb, so sagen. Ich benutze es jetzt nur noch, um zur Arbeit zu fahren, ab und zu so einen Säufermittagsschlaf zu machen. Ja, da wäre schon besser, also nur mal Szenario, vielleicht für das nächste Festival, wo wir gemeinsam hinfahren. Man mietet eins und macht 0 Euro Selbstbeteiligung, weil dann kann einem eigentlich auch scheißegal sein. Genau. Das wäre eine gute Option. Solltet ihr mal sowas mieten, ich vermiete euch meins auch gerne, dann bucht das Adventure-Paket bei der Versicherung. Ja. Weil dann könnt ihr alles zerstören. Und müsst nichts zahlen. Und kriegt eine 0-Euro-Rechnung. Ja, hätten wir mal besser gemacht. Ja, ja. Also es war ja nicht so, dass ich nach diesem Punk-Rock-Holiday-Festival eine 90-seitige PDF mit den Schäden gekriegt habe von der Mietwagenfirma. So war es ja nicht. So war es nicht, nee. War da, also. Mit sehr viel, sehr detaillierte Fotos, aber jeden, also alles. So war es nicht. So war es nicht. Jedes, also wirklich eine sehr große PDF, die Datei war 12 GB groß. Ui, okay, ja. Und was? Dann gab es noch eine zweite PDF in dieser Rechnung, also in dieser E-Mail mit einer Rechnung, wo unten 0 Euro stand. Ah, das ist doch schön. Das war super. Wenn man so eine lange PDF bekommt, das war bekäme. Es ist also, wichtig, die Reihenfolge war wichtig. Ich habe erst diese 90-seitige PDF gesehen und hatte große Bauchschmerzen, weil ich dachte, dieses Jahr wird es wohl nichts mit Zahnbehandlungen, weil ich kein Geld habe. Aber dann die Rechnung war 0 Euro. Und das ist doch gut. Dank des Adventure-Pakets. Also falls ihr mal eins bucht, dann nehmt ein Adventure-Paket. Oder mein Tipp wäre, fahrt einfach im Wohnmobil des Freundes mit. Da könnt ihr zum Beispiel auch einfach die Türleiste mit der Elektrik rausreißen. Genau, macht's. Ja. Genau, kauft euch einfach ein. Wobei, man ehrlich sagen muss, bei dir im Wohnmobil ist ja weniger kaputt gegangen als jetzt in so einem geliehenen, weil wenn wir so ein geliehenes gehabt hätten, wir reden ja noch immer im Konjunktiv, dann wäre vielleicht auch manches schon vom Vormietern einfach nur noch mal schlecht notdürftig rangefummelt worden wäre. Hätte sein können. Tun. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, da wäre eine Türleiste schon rausgerissen gewesen, hätte man die Schrauben noch mal reingesteckt, aber nicht mehr reingeschraubt. Oder auch so ein Bett, was aus einer Führungsschiene springt, nur mal noch mal so halb reingehangen. Das ist aber alles im Konjunktiv. Alles reiner Konjunktiv. Genau, also letztendlich, ich fasse nochmal zusammen, wir haben Peters Wohnmobil leicht zerstört. Hätten wir ein geliehenes gehabt, wären da schon viele Sachen defekt gewesen, die wir endgültig geschrottet hätten. Aber dank Adventure-Paket hätten wir dafür nichts gezahlt. Genau. Aber ich muss das nochmal überprüfen, ob nicht wäre es so gewesen. Ja. Hätte ich da meine Kreditkarte hinterlegt. Ob da nicht vielleicht doch etwas abgebucht geworden wäre. Ich frage mich, warum die nicht mehr funktioniert seit Mitte August. Meine Kreditkarte funktioniert hätte. Hätte. Ja. Hätte. Gut. Ja, super. Also leiht euch mehr Wohnmobile, weil das ist ein Riesenspaß. Oder kauft euch welche. Kauft euch welche, dann müsst ihr euch auch jedes Jahr ein neues. Ja. Das alte einfach in die Themse, in die Seine, den Neckar. Einfach versenken. Einfach weg mit dem Scheiß. Kurze Sache, fällt mir gerade wieder ein, Wohnmobil, Punkrock Festival. Ja. Du hattest ja mal ein Problem damit, wenn ich dich Peti genannt habe, gell? Das hast du sehr gehasst eigentlich. Ja, ich mag es nicht so gern. Können wir offen kommunizieren. Ja. Aber wie cool warst du mit Patsy? Ein ganz anderes Thema. Wir wollten doch über... Nee, warte mal, wie cool warst du mit Patsy? Integrationspolitik von Kabinett Kohl 3 sprechen. Weil, nur kurz... Ich lag vor 2 Wochen, bin ich irgendwann morgens aufgewacht und mir kam der Begriff Patsy wieder in mein Hirn und ich war der bestgelaunteste Morgen in meinem letzten Monat. Das ist doch schön. Weil ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ja, ich versuche einfach, das zu ignorieren. Okay. Und dass es einfach irgendwann aufhört. Betsy, Betsy. Weil ich verstehe es, ich verstehe es nicht. Weil ich weiß nicht, was daran lustig sein soll. Also es ist ja weder doof noch, noch Witz. Also es ist weder blöd noch, weder gut noch schlecht. Ja. Es ist einfach gar nichts. Es hat keinerlei Ebene. Er lässt sich halt gut rufen. Also meine Spitznamen, meine Nicknames beruhen einfach nur darauf, damit sie sich gut rufen lassen. Anders als Nicknames, die du dir selbst gibst. Okay, now you can give you yourself a surfer name. Peter. I'm Peter. Ja. Siehst du, du bist da auch schlecht drin. Ich bin sehr schlecht im Namen. Ja. Ja. Und deswegen muss man dir da auch ein bisschen helfen. Ja. Du hast was vorbereitet, oder? Du hast mich eben gebeten. Weil von uns wird ja viel geklaut. Ja. Auch eine große Kategorie, die wir gerne benutzen, wurde auch mal von uns geklaut. Ja. Was ich gerne machen würde heute, wenn die großen drei. Die großen drei? Soll ich mal einen abfahren? Ja, kurz. Ja, feuer mal ab. Feuer mal ab. Die großen drei. Drei. Peter. Scholz. Jean-Paul. Jean-Paul Scholz. Oder? Ja. Genau. Unsere Rubrik, unsere die großen Rubrik, drei. Ja. Die großen drei. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn wir Böhmermann verklagen. Der gute Anwälte. Ja, ja. Der ist Profi. Ja, ja doch. Die haben doch so Nazi-Namen. Ach nee, das war von der NSU. Die haben die Schäpe. Ja, stimmt. Ja, ich verwechsel die immer. Ja. Schäpe und Böhmermann verwechsel ich immer. Die angeblich hatte Böhmermann ja den Anwalt Dr. Scherz. Dr. Scherz, genau. Genau. Ich glaube, den gibt es wirklich. Kann gut sein. Ja. So wie Dr. Zahn. Ja. Und wenn, ich meine, wenn Schäpe, Sturm, Trupp und Kraft oder wie sie hießen, Sturm, oder Stahl. Dann, ich glaube, Sturm, Stahl und Stolz. Stolz, irgendwie so. Naja, Ostalbstolz. Stahlstolz. Genau, die großen drei, die wir heute machen werden. Ich bin drauf gekommen, weil wir sind ja so ein Podcast, den hört man gerne im Betrieb. Da wurde dir berichtet, gell? Ja. Da kann man so sagen. Man hört es gerne im Betrieb. Das ist so ein typischer, bei den meisten Leuten läuft SWR 4 in Betrieben. Ja. Also ich denke jetzt an Handwerker. Betriebe. Oder ja, sowas. Ja. Orte, an denen gearbeitet wird. Aber oder wie der Schwabe sagt, zu allem, was Business ist, im Geschäft. Geschäft, genau. Egal, was man macht. Im Einzelhandel, genau. Nee, das ist ja nochmal der Einzelhandel, weil im Geschäft ist ja auch der Malerbetrieb, wenn ich meine... Nein. Alle Schwaben sind Einzelhändler. Ah ja, gut, stimmt. Alle. Ja. Weil die gehen ins Geschäft jeden Morgen. Also alle berufstätigen Schwaben sind Einzelhändler, weil die morgens ins Geschäft gehen. Naja, jetzt ist dieses Störgeräusch auch weg. Nur einfach, um die Leute noch mitzunehmen. Ah ja. Jetzt sind wir wieder gut, aber wir wären nicht so gut. Ihr müsst dieses Störgeräusch einfach akzeptieren, weil wir brauchen Sprit. Genau. Es ist auch gut jetzt für, wenn man es im Betrieb hört, weil die großen drei Betriebe, in denen man diesen Podcast hören kann, Betriebe, Werkstätten, sollte. Okay, muss. Ich habe jetzt so verstanden, die ich mir auch wünschen würde. So genau, hab ich was du dir definiert. Schön vorstellst. Ja. Was denn, da die Rubrik von dir kommt, möchte ich dir gern den Vortritt lassen. Was ist denn dein Platz 3? Die Autowerkstatt. Die Autowerkstatt, ganz klassisch. Ja, da hängt ein Tittenkalender an der Wand. da wird an einem schönen Trans Am geschraubt. Wichtig ist ein Tittenkalender von 1998, der schon so Ölflecken drauf hat. Genau. Ja, also kein aktueller. Auch die Autos sind von vor 1998. Fiat Multipla wird da so richtige repariert. Schraubertypen. Genau. Ja, die Ölhände haben. Ölige Hände, wie heißt das? Blaumänner, aber auf einer Seite offen, hängt so ein bisschen runter. Ja. Tolle, ölige Oberkörper. Und da wünschst du dir, dass die uns hören, weil ich glaube, dass die jetzt in dieser Welt sind wir denen schon zu Vogue, obwohl wir alte Männer sind. Nee, okay. Ja gut, du sagst häufig Wichsen. Wichsen, ja. Tittenkalender. Tittenkalender. Tittenkalender. Ja. Tittenkalender ist ein schönes Wort. Tittenkalender. Oder Tittenkalender, die rutscht ja auch gern, weil wir hatten diese Folge noch ein Hitler raus. Hitler. Ja, und dann ist wahrscheinlich in so einer Autowerkstatt auch mal, endlich sagt es mal einer. Hitler, er hat es gesagt. Ja, endlich sagt mal einer Hitler. Autobahn, sonst hätten wir gar keinen Job, wenn keine Autobahn gäbe. So Sätze fallen dann da. Ja. Gefällt mir. Genau, das ist mein Platz 3, die Autowerkstatt. Da sind ja auch Kundinnen und Kunden, finde ich ganz gut. Vielleicht sollten wir häufiger, wenn wir in solchen Betrieben laufen, auch unseren Namen sagen, damit die Kundinnen und Kunden natürlich sofort wissen, oh, sollte ich auch mal reinhören. Das Schaumbad. Ja. Tittenkalender. Ja. Der Schaumbad-Tittenkalender. Der Schaumbad-Tittenkalender. Aber nur von unseren Brustwarzen. Von unseren Brustwarzen. Ja. Wird ein bisschen doof, weil wir können bis April füllen. Oder hast du mehr? Also ich hätte 2 zu bieten. Ja. Naja, man kann die an verschiedenen Orten. Ja, stimmt. Ja. Oder verschieden bemalt. Ja, auch mit Kälte arbeiten die ja auch. Kälte, man kann so ein Kätzchen draus machen. Kätzchen, wenn man die Haare richtig hinmacht. Also wenn ihr wollt, kommentiert bei Nicoletta auf dem Social-Media-Profil, ob ihr mal diesen Tittenkalender würdet ihr den Schaumbad-Tittenkalender 2024 kaufen? Sollen wir euch den machen? Würden wir den jetzt produzieren, dass er 2024 Fürs Weihnachtsgeschäft muss er ready sein. Dann muss er da sein. Also zu Weihnachten könnt ihr den kaufen. Weihnachten ist in 3 Monaten ungefähr. Ja, das kriegen wir hin. Cool. Also aber nur, wenn der Wunsch danach auch besteht. Genau. Wir brauchen mindestens. Er wird nichts kosten. Ich würde sagen, er muss nichts kosten, aber 100 Interessensbekundungen, dann machen wir den. Genau. Ja. Ab 100 Vorbestellungen produzieren wir den. Ich würde auch anbieten, ich mache einen für Oktober. Wir sind ja jetzt im September, für den Oktober dann nächste Folge. Ist zwar dann auch im Oktober, aber für den Oktober 2024 würde ich mir einen coolen Kürbisnippel für Halloween machen. Das der wäre dann der Oktober. Ja. Ja, da würde ich den. Bisschen gruselig. Orange, ja, ein Gruselnippel. Ja, ich mache einen Geist. Ein Geistnippel, ja. Oder ein Zombie oder so. Wir machen einfach immer jeweils einen Nippel von uns. Wir teilen unsere Brust immer dann auf dem Foto. Und dann sind die mottomäßig angemalt. Und dann können die Leute auch überlegen, welcher Nippel ist welcher. Wir wechseln dann auch immer die Seiten. Aber in jedem Monat sieht man jeweils einen Nippel von uns. Das wird wundervoll. Das wird ein nippeliger Monat. Ihr könnt, bei 100 Vorbestellungen gehen wir in die Produktion. Schreibt an tittenkalender@schaumbad.tv. Ja, haben wir jetzt eingerichtet. Die Mails kommen bei Nicoletta an, wenn sie euch nicht antwortet. Genau, oder ihr schreibt es in Instagram. Dann wart ihr zu obszön. Ja, komm, schreibt es doch in Instagram. Instagram. Weil wir haben auch noch eine Facebook-Seite. Da könnt ihr auch einfach so. Ja, aber da passiert nichts. Okay. Macht unter dem Post von der Folge 76, macht ihr einfach einen Kommentar, ihr hättet gern den Nippelkalender. Ich würde sagen, der heißt Nippelkalender. Nicht Tittenkalender? Nee, Nippelkalender. Nippelkalender. Ja. Nippelkalender, das Schaumbad, der Nippelkalender 2024. Wup, wup. Perfekt, wir müssen jetzt weitermachen mit Platz 2. Wie Platz 2? Ich hatte meinen Platz 2 noch gar nicht. Stimmt, meine ich doch. Ja. Ey, super, das haben wir auch bei Schulz und Böhmermann können auch nie durchzählen. Und die haben das ja auch nicht erfunden, muss man ja wirklich sagen. Dachdecker. Dachdecker. Richtig schön auf dem Bau. Weißt du warum? Weil dann ist man über den Dächern und nervt damit ein komplettes Wohnviertel, muss eine komplette Woche Schaumbad hören. Liebe Nachbarschaft. Wir können jetzt die Leute ansprechen, die bei den Dachdeckern vorbeigehen. Genau. Dachdecker, also die Mädels und Jungs, die jetzt da oben schön am Rumschrauben sind und die Dachpfannen reinklemmen, vom Dachdeckerbetrieb Achim Pfannenschindel. Pfannenschindel. Wir grüßen euch, liebe Nachbarschaft. Genau, dreht mal ein bisschen auf, dass die, weil der Schall, der geht immer so nach oben weg. Ja. Deshalb müsst ihr ein bisschen lauter oder euer Radioapparat ein bisschen nach unten neigen. Ja, wahrscheinlich hören die eh nur dich, weil du hast eine bassigere Stimme. Der Bass kommt weiter. Ja? Ja. Ist das so? Ich glaube, du hast eine bassigere Stimme und der Bass kommt weiter. Kommt der weiter, ja. Ich dachte, der versinkt eher im Wind. Nee, der Bass kommt weiter. Ah, okay. Den spürt man. Da merkt man, spürt man mich. Du bist ein Audi-Mann. Ich kratze in den Hirn von den Leuten, dich spürt man. Mhm. Ja. Du fräst dich rein. Ich fräse mich rein. Rheinländisch. Rheinländisch und du bist das Bauchgefühl. Ich löse auch Durchfall aus. Ja. Ihr kriegt jetzt alle Durchfall hiermit. Petzi! Kannst den Leuten noch keinen Durchfall. Ich finde schön, wie du noch immer, ich sehe dir in den Augen an, ich muss das ignorieren. In 5 Folgen hört er auf damit. Wir gehen weiter zu Platz 2. Ich will in einer Geigenbauwerkstatt. Oh. Oder eine Saiteninstrument. Geigen. Lass uns Geigen nehmen. Das ist schön. Ich hatte nämlich auch Musikinstrumente-Werkstatt. Ja? Hatte ich kurz im Kopf und dann habe ich aber gedacht, nee. Also hätte bei mir auch. Nee, weil ich, weißt du, der Gitarre spielt, so holt natürlich den. Ja, nee, ich will Geigen, weil das ist wirklich so ein edles Handwerk. Ja. Das sind edle Menschen, das ist alles sehr edel. Menschen, die sich Mühe geben, Menschen mit kleinen Brillen. Ja. Die sehr nah an ihren Geräten sind. Ja, mag ich auch jetzt schon. Ich sehe auch so ein Paar, das aus einer akademischen Familie kam und die jetzt die Handwerker bei den Akademikern sind, genau, so ein bisschen verschrien sind. Aber die Yvonne und der Timo, die gemeinsam die Geigenbauwerkstatt irgendwo auf der Schwäbischen Alb aufgemacht haben, sich ein altes Bauernhaus gekauft haben und versuchen, die beste Geige zu bauen seit dem 17. Seit Stradivarius. Stradivari? Ja. Ja, warum auch immer man heute keine guten Geigen mehr bauen kann. Doch, doch, kann man. Ja, denke ich auch. Aber ja, ja. Irgendwie wird ja immer das Alte, gerade in der klassischen Musik, wird ja immer das Alte viel mehr geschätzt als das Neue. Wie bei Gitarren ja auch. Alle wollen die von Jimi Hendrix haben. Nee. Nicht? Stimmt nicht. Nee. Doch. Nee. Also, wer hat hier mehr Ahnung? Ja, gut, du. Ja. Ja. Sorry. Also, ich will die von Jimi Hendrix von und von ja. Kurt Cobain haben. Ja. Gibt es sonst noch berühmte Gitarrenspieler? Nee. Stigma. Vinny Stigma von Vinny Agnostic Stigma Front. Von Agnostic. Stigma. Stigma. Der hat auch eine gute Gitarre. Ja. Genau. Geigenbau. Was ist dein Platz 2? Auch etwas für den feinen Gaumen, die Kaffeerösterei. Einfach, weil ich gerne Kaffee trinke. Kaffeerösterei. Und ich habe so einen Duft in der Nase, weißt du? Aber Kaffeerösterei ist großindustriell irgendwo gibt in ja auch kleine, Südamerika. Nee, das ist ja mit der Craft-Szene passiert. Ah, es gibt ja kleine Röster. Auch hier in Stuttgart gibt es kleine Röstereien. Zum Beispiel. Wie den Schwarzmaler im Osten. Ah ja. Es gibt ja auch hier im Westen zum Beispiel einen kleinen Röster. Und da stelle ich mir vor, da steht jemand, röstet gerade Kaffee. Dieser Duft ist ja richtig schön. Mit dem Duft in der Nase Schaumbad hören, würde ich selbst gern mal machen. Und pumpt das Schaumbad. Und pumpt das Schaumbad, ja. Also einfach nur, also das ist mein olfaktorischer Platz 2. Nee, mein olfaktorischer schön. Platz 1. Ich weiß nicht, was olfaktorisch ist. Riecht nicht nach. Ah, ich bin bei hier Skinhead-Musik. Olfaktorisch. Ja. Nee, olfaktorisch. Ach, so, ja, so wie Öl, nur mit O. Ah ja. Oll. Und das ist Geruch. Ja. Okay. Also die geruchliche Wahrnehmung. Mm. Ja. Wie Haptik. Anfassen. Mhm. Ja, Olfaktorik. Ah ja. Ja. Guck, was ich hier lerne. Es ist ein Bildungspop-Up. Das mache ich ja nicht nur für dich, sondern auch für die Kids da draußen. Danke. Und sagt Entschuldigung, wenn ihr jemanden anfahrt. Genau, ihr widerlichen Schlampen. Karma-Bitch. Karma-Bitch. So, was ist mein Platz 1 kommt jetzt. Ja. Ich dachte an, kennst du Forrest Gump, wie er dann nach Vietnam kommt, in das erste Militärlager und alle hängen so ab und er salutiert vor Lieutenant Dan. Ja. Genau, so ein Militärlager im Vietnamkrieg. Okay. Da will ich das aus der Dudelkiste, aus dem Dudelapparat, das Schaumbad pumpt. Okay, einziges Problem ist, willst du jetzt einen zweiten Vietnamkrieg oder willst du unsere Folge in die Vergangenheit schicken? Genau, Zeitreisen. Zeitreisen. Irgendwie sowas. Okay. Auf gar keinen Fall noch so einen Vietnamkrieg. Gut, nee, ich würde auch den zweiten Punkt, also Zeitreisen bevorzugen. Ich habe gestern auch Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit, diesen neuen Teil geguckt. Da geht es ja auch um Zeitreisen. Es gibt einen neuen? Es gibt einen neuen von 2020. Ah, okay. Mittlere Empfehlung. Man muss die anderen kennen, um lustig zu finden. Ja. Aber es sind schöne Referenzen zu den ersten Teilen. Okay. Aber ist jetzt auch schon 3 Jahre alt, der Film. Also, ich habe einen Filmpodcast werden wir nicht. Nee. Nee. Nee. Ja. Sollten wir aber mal machen. Ja. Ah, haben wir nicht mal gesagt, wir laden mal einen Filmpodcast hier ein? Stimmt. Ja, beim Podcast-Festival haben wir uns mit einem Filmpodcast angefreundet. Ja, ich glaube, eine davon ist auch dein Sohn. Ja. Ja, ja, jetzt wollen wir mal, das ist, wollen wir mal nicht hier das Berufliche und Private vermischen. Ja. Ja, aber das könnte man ja mal machen. Ja. Ja. Und der eine war auch sehr schön. Die waren alle jung und schön. Nein, die sind alle drei sehr schön. Es waren 3 Menschen. Ja. Aber der eine war besonders schön. Ja, das Problem ist halt allein einfach, dafür würde es sich lohnen. Allein schon dieses, deswegen haben wir haben ja ganz gut performt auf dem Live-Podcast-Festival. Ja, ja. Auch wenn ich ein bisschen eingeschränkt war an dem Tag. Du warst sehr aufgeregt, du hast sehr gezittert. Ja, das lag aber an was anderem. an dieser Hitler-Krankheit. Die an dieser, ja. Wie Olympia als hier, wie hieß er? Nicht Jesse James, sondern Parkinson. Ja, egal. Ja. Der Führer zittert viel. Das wurde, glaube ich, häufig in der Reichskanzlei gesagt. Einfach so im mittleren Mittelbau sozusagen, bei den Verwaltungsbeamten, wurde halt immer so geflüstert, oh, der Führer zittert heute mal wieder viel. Und die durften dann auch in der Bundesrepublik weiter Verwaltungsbeamte genau, sein. Genau, weil sie natürlich den Führer... Die waren ja Antifaschisten. Ja, genau. Die haben ja den Führer gemobbt. Nee, ich sitze jetzt hier zwar auf der Anklagebank, aber ich habe auch damals schon gesagt, zum Goebbels habe ich gesagt, der Führer zittert viel. Ja, wir haben uns da immer drüber lustig gemacht. Hat der Goebbels gesagt, sagen Sie das keinem anderen, und ich habe das mindestens 3 Leuten gesagt. Der Henriette, dem Heinrich und dem Arthur habe ich gesagt, der Führer zittert viel. Damit war ich eigentlich Widerstandskämpfer. Hier ist Ihr Persilschein. Ja, so ist das gelaufen. Dann ist er nach Argentinien gezogen. Genau, also mein Platz 1 war Militärbasis im Vietnamkrieg. Weil du Forrest Gump geguckt hast? Genau. Wahrscheinlich, ja. Ja. Mein Platz 1 ist Boilerwartung. Boilerwartung, also Gaswasserscheiße. Genau, die kommen ja in Häuser rein und sind dann häufig in Badezimmern, während die Bewohner auch da sind. Machen die dann ihren Dudelapparat an? Nee, machen sie normalerweise nicht, aber ich würde mir wünschen. Das wäre cool. Zumal ich unseren Boilerwartungsmann sehr, sehr mag, weil der mag mich auch. Der erzählt mir auch sehr viel. Das ist immer sehr schön. Ich freue mich immer auf den. Der kommt ja nur einmal im Jahr. Also meistens vergisst man ihn dann noch zu bestellen. Eigentlich nur alle anderthalb Jahre. Ich kenne sowas gar nicht. Aber ich begrüße den immer mit... Schornsteinfeger meinst du? Nee, die machen die Gasthermen zum Beispiel, wenn du eine Gasthermung in der Wohnung hast, dann muss die gewartet werden. Und dann hängt die in deinem Badezimmer zum Beispiel. Ah. In meiner Villa zum Beispiel, ich habe ein Badezimmer mit Gastherme, eins läuft auf Wasserstoff und eins mit irgend so einem Nuklearding. Aber die untere, die Kellerdusche, wo wir immer den Besuch abduschen, da muss ich den bestellen. Und mit dem habe ich sehr gutes Verhältnis, weil er immer Schaumbad hört auf dem Radio. Das tut er nicht, aber ich würde ihm nächstes Mal dann empfehlen. Aber den begrüße ich immer mit, ach, hallo, Sie schon wieder? Sitzen uns trotzdem. Klar. Aber meine erste Frage ist dann immer Käffchen. Und er sagt jedes Mal, ja Mensch, gerne. Und er erzählt dann auch immer Käffchen? Fragezeichen? Ja, ich frage wirklich Käffchen, Fragezeichen. Aber also nicht so, würden Sie gerne Kaffee trinken? Nee, ich frage Käffchen. Meistens habe ich eine Kaffeetasse in der Hand. Der gleiche Mann seit, wie lange wohnst du da jetzt? So 40 Jahre, 50? 40 Jahre, ja. Ja. Nee. Also ich habe ihn vielleicht 10-mal gesehen. Jetzt. Ja, immerhin. Aber das ist immer der gleiche Dialog. Und dann erzählt er mir immer, weil er sehr viel auch auf dem Stuttgarter Killesberg macht, dass diese scheiß Bonzen, sein Wortlaut, ich würde sagen, diese arroganten Bonzen, ihm nie einen Kaffee anbieten. Ja, aber die haben auch so aufwendige Kaffeemaschinen. Ja, du hast wahrscheinlich so ein hier, zack, Pad rein, zick, bumm, zack, aus, Mickey Mouse. Und deswegen erzählt er mir auch sehr viel aus anderen Haushalten. Ja. Ein scheiß Bonzen auf dem Killesberg. Unter anderem, aber er hat mir auch erzählt, dass Stuttgarter Vermieter auch manchmal auch den letzten Cent rausdrücken. Zum Beispiel hat er eine, wo er immer in die Wohnung fährt, da war der Vermieter zu faul, den Gasanschluss durch die Wand zu legen. Deswegen ist der Boiler im Schlafzimmer. Also diese Gastherme hängt im Schlafzimmer. Geil. Ja. Naja, es gibt vielleicht auch ein bisschen Wärme. Ja, also das Problem an den Dingern ist ja auch, die klackern und machen immer. Ja. Ich hatte so eine Heizung lange. Solche Geräusche machen die, deswegen. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, ich hatte jahrelang so eine Heizung in meinem Schlafzimmer. Da hattest also, du so einen ähnlichen Vermieter. Vielleicht war der nette Boilerwartungsmensch auch immer nur bei dir. Wahrscheinlich. Ja, ja. Und hat dich als Frau gelesen. Wahrscheinlich, ja. Weil, ich habe ja auch jahrelang auf dem Killesberg in der Villa gewohnt. Nee, da, also die Frau wohnt woanders. Ah, okay. Er hat da von die Frau geredet. Ja. Aber ich verbitte mir jedes Wort gegen Vermieter, gegen dieses Geschäft allgemein, weil es ist ein sehr ehrbarer Beruf, Menschen ein Gebäude zu geben und dafür nichts zu tun, weil man es besitzt durch Erbe. Ja, heutzutage ist das so. Ja. Ein sehr ehrbarer Beruf. Also, du sagst, dein Platz 1, diese Boiler-Typen. Kurze Frage noch, lohnt sich das? Wie lange braucht der? Kann der eine ganze Folge dann pumpen? Wir haben jetzt eine Stunde. Eine Stunde auf der Uhr. Der ist doch da keine Stunde, oder? Doch, ja, das ist auch ein bisschen der Nachteil, weil du zahlst den Stundenlohn. Ich überlege auch, ob ich nicht einen Fehler gemacht habe und die Killesberg-Bonzen, deswegen sind sie so reich, den Fehler nicht machen. Weil natürlich bekommt er einen Stundenlohn und rechnet bei uns auch die Zeit ab, die er da war. Ich gebe ihm erstmal einen Kaffee, dann mache ich mit ihm einen Smalltalk von 5 Minuten im Flur, bis er dann erstmal mit dem Boiler anfängt. Dann verziehe ich mich schon, weil ich gucke ihm nicht die ganze Zeit bei der Arbeit zu. Danach quatsche ich aber auch nochmal mit ihm und auf der Rechnung taucht aber auch die Zeit auf, die ich mit ihm quatsche. Exakt in Minuten, ja. Oder? Ja, schon so in, ich würde sagen, in 15 Minuten Blöcken abgerechnet. Ah, ja. Und ich würde sagen, 15 Minuten bin ich schuld mit meiner mit meiner rheinländischen Willkommenskultur. Ja. Der Rheinländer ist ja auch der, sag mir ein stereotypes Land, wird für seine Gastfreundschaft immer der Kanadier. Der Kanadier Deutschlands. Genau. Ja. Ja, der Rheinländer ist der Kanadier Deutschlands mit seiner Willkommenskultur. Aber ich sage immer besser den Handwerker im Haus als die Taube auf dem Dach. Koks. Wie ging das? Die Taube auf dem Dach auf Koks. Nee, lieber den Boiler in der Hand als den Handwerker auf dem Dach. Auf Koks. Auf Koks. Auf Koks. Ja. Ach, da hattest du auch mal in der Folge, dass alles besser klingt, wenn man auf Koks dahinter hängt. Ja, bei Sprichwörtern immer auf Koks dahinter hängen. Ja. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Auf Koks. Oder soll er nicht mit Koks werfen? Oder auf Koks mit Stein werfen. Oder wer im Kokshaus sitzt? Wer im Kokshaus sitzt, sollte nicht mit Scheinen werfen. Warum nicht? Ja. Eigentlich schon. Du, soll ich noch mal kurz gucken, ob die KI uns noch einen Peterwitz spendiert hat? Oder ob ich alle schon erzählt habe? Einen würde ich schon noch gerne hören. Ansonsten erfindest du einen, behauptest, oh, das ist aber komisch formuliert. Was ist Peter auf einer Wampe? Eine Dachlatte. Eine Dachlatte. So, wir hatten auch wirklich keinen mehr. Ja, cool, dann verabschieden wir uns doch recht herzlich. Wir verabschieden uns herzlich? Ja, von unseren Zuhörenden. Ich würde mich lieber normal verabschieden. Herzlich bin ich heute nicht in der Verfassung. Du, das ist auch wie so ein Running Gag. Du wirst dich nie von den Lauschenden freundlich verabschieden. Nee. Ich mag euch alle. Ich hasse euch, ihr nervigen Wichser. Fickt euch. Der ging raus an alle Freie Wähler aus Bayern. Also Peters Gruß gilt vor allen Dingen den Freien Wählern aus Bayern. Menschen, die Hubert mit Vornamen heißen. Ja. Und ich grüße euch alle anderen Menschen, die nicht von Hass zerfressen sind. Genau. Ja. Dieses Flugblatt übrigens, das wir als Schaumbad mal rausgebracht haben, das sollten wir übrigens auch. Das war ein dummer Jugendscherz. War ein dummer Jugendscherz und das waren unsere Brüder, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Manfred und Michael, ja. Und Marianne. Genau. Sind wir jetzt schon in diesem, wenn wir das immer machen, in diesem Sketch, wo wir so tun, als hätten wir noch eine Pause gedrückt und dann noch weiterreden? Wir sind einfach noch drauf. Nee, passt auf, Kids, heute sagen wir einfach nur, ich lasse dir das letzte Wort und kommentiere das wirklich nicht mehr. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Haha, jetzt habt ihr gedacht, ich mache noch was. Ja, siehst du, auf den Punkt kann ich nicht performen. Da kommt noch was, da kommt noch was, das schneiden wir alles. Ich liebe Lampen. Lampen? Kennt ihr das? Wenn ihr Lampen, ist ja auch immer ganz schön Staub drauf auf den Lampen. Ja, ja.